handgeschnitzte Särge. Tatsachenbericht über ein Verbrechen in Amerika von Truman Capote. Aus dem Amerikanischen von Gisela Stege. Funkfassung und Regie Horst H. Vollmer. Teil 1. März 1975. Ein Städtchen in einem kleineren Staat im Westen der USA. Als Zentrum für die vielen großen Farmen und Viehzucht-Ranches der Umgebung hat der Ort, bei einer Bevölkerung von weniger als 10.000 Einwohnern, 12 Kirchen und 2 Restaurants aufzuweisen. Ein Kino, das seit 10 Jahren keinen einzigen Film gezeigt hat, steht immer noch kahl und nüchtern an der Main Street. Früher gab es auch ein Hotel. Auch das ist ebenfalls geschlossen worden. Der Reisende kann heutzutage nur noch im Prärie-Motel Unterkunft finden. Das Motel ist sauber, die Zimmer sind gut geheizt. Das ist aber auch alles, was man zu seinen Gunsten sagen kann. Seit nahezu 5 Jahren wohnt dort ein Mann namens Jake Pepper. Er ist 58 Jahre alt, ein Witwer mit 4 erwachsenen Söhnen. Er misst 1,75, befindet sich in Top-Kondition und sieht 15 Jahre jünger aus, als er ist. Jake Pepper ist als Kriminalbeamter beim State Bureau of Investigation angestellt. Wir hatten uns durch einen gemeinsamen guten Freund kennengelernt, einen Kriminalbeamten aus einem anderen Stadt. Im Jahre 1972 teilte mir Jake in einem Brief mit, er arbeite an einem Mordfall, der mich seiner Ansicht nach interessieren dürfte. Ich rief ihn an und wir unterhielten uns 3 Stunden lang. Was er zu berichten hatte, interessierte mich tatsächlich sehr. Als ich ihn jedoch fragte, ob ich nicht hinkommen und die Situation persönlich in Augenschein nehmen sollte, erschrak er. Das sei verfrüht und könne seine Ermittlungen gefährden, meinte er, versprach aber, mich auf dem Laufenden zu halten. Während der folgenden 3 Jahre telefonierten wir alle paar Monate miteinander. Die Ermittlungen hatten einen so verwickelten Verlauf genommen, dass sie so unübersichtlich wurden, wie die Labyrinthgänge einer Ratte und an einem toten Punkt angelangt zu sein schienen. Schließlich sagte ich zu ihm, lass mich doch einfach mal hinkommen, damit ich mich umsehen kann. Also saß ich an einem kalten Märzabend mit Jake Pepper in seinem Motelzimmer. Am winterlichen, windigen Stadtrand. Die Sonne rein? Dieses gottverlassene Nest des Westens. Später vielleicht. Sonderbar. Sonderbar, dass niemand etwas über diesen Fall zu wissen scheint. Er ist fast gar nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Dafür gibt es gute Gründe. Ich sehe immer noch nicht die richtigen Zusammenhänge. Alles kommt mir vor wie ein Puzzlespiel, bei dem die Hälfte der Teile fehlt. Wo wollen wir anfangen? Bei den Roberts, den Baxters? Am Anfang. Na gut. Dann gehen wir zur Kommode darüber. Und mach die unterste Schublade auf. Ja. Hm? Siehst du die kleine Pappschachtel? Schau dir an, was drin ist. Die Schachtel enthielt einen Miniatursarg. Er war liebevoll angefertigt, aus leichtem Balsaholz geschnitzt. Er hatte keine Verzierungen. Doch wenn man den aufklappbaren Deckel öffnete, war der Sarg keineswegs leer. Er barg eine Fotografie. Einen zwanglosen, unbemerkt aufgenommenen Schnappschuss von 2 Personen mittleren Alters. Einem Mann und einer Frau, die gerade eine Straße überquerten. Das Bild war nicht gestellt. Diesen kleinen Sarg da. Man spürte, dass die beiden keine Ahnung davon hatten, dass sie fotografiert wurden. Ich glaube, den könnte man als den Anfang bezeichnen. Und das Foto? George Roberts mit seiner Frau. Ah, ja. George Mr. und Amelia Roberts. Natürlich. Die ersten Opfer. Hast du nicht gesagt, er war Anwalt? Ja, Anwalt. Und eines Morgens, genauer gesagt am 10. August 1970, erhielt er mit der Post ein Geschenk, diesen kleinen Sarg mit dem Foto. Roberts war ein unbekümmerter Mensch. Er zeigte ihn einigen Bekannten vom Gericht und tat dazu das Ganze in Scherz. Einen Monat darauf war George und Amelia tot. Wann hat man dich auf den Fall angesetzt? Sofort. Eine Stunde, nachdem man sie gefunden hatte, war ich mit zwei Beamten vom State Bureau unterwegs. Als wir hinkamen, lagen die Leichen noch im Wagen. Mit den Schlangen. Den Anblick werde ich nie vergessen. Niemals. Versuch dich an Details zu erinnern. Tja. Tja, die Roberts hatten keine Kinder, keine Feinde. Sie waren überall beliebt. Amelia arbeitete bei ihrem Mann, sie war seine Sekretärin. Sie hatten nur einen Wagen und fuhren immer gemeinsam zur Arbeit. Tja, und an dem Morgen, an dem es passierte, da war es heiß, glühend heiß. Also nehme ich an, dass sie sich wunderten, als sie zu ihrem Wagen hinausgingen und feststellen mussten, dass sämtliche Fenster hochgekurbelt waren. Also wie dem auch sei, sie stiegen links und rechts ein und kaum saßen sie. Ende. Ein Knäuel Klapperschlangen stürzte sich wie der Blitz auf sie. 9 große Exemplare fanden wir in ihrem Wagen. Und allen war Amphetamin gespritzt worden. Sie waren wild. Sie bissen die Roberts überall an Hals, Armen, Ohren, Wangen, Händen. Ihre Köpfe waren so unförmig geschwollen wie grün bemalte Kürbislaternen. Sie müssen fast auf der Stelle tot gewesen sein. Ich hoffe es wenigstens. Klapperschlangen sind in dieser Gegend nicht sehr verbreitet. Zumindest nicht von diesem Kaliber. Die müssen doch hergebracht werden. Ja, wurden sie auch. Von einer Schlangenfarm in Nogales, Texas. Ach, woher weißt du? Nein, das ist noch zu früh, dir zu erzählen, woher ich das weiß. Ob die Baxters... Die zweiten Opfer. Ja, einen Sarg bekommen haben, das wissen wir natürlich nicht. Ich glaube schon. Sonst würde es nicht ins Schema passen. Aber sie haben niemals erwähnt, dass sie einen Sarg bekommen haben. Und wir fanden keine entsprechende Spur. Vielleicht wurde er ein Raub der Flammen. Das ist möglich. Aber war da nicht noch jemand bei Ihnen? Ein zweites Ehepaar? Ja, die Hogans aus Tulsa. Freunde der Baxters, die auf der Durchreise waren. Die wollte doch der Killer bestimmt nicht umbringen. Nein, das war Zufall. Also passiert war Folgendes. Die Baxters bauten sich gerade ein luxuriöses neues Haus. Richtig fertig war jedoch nur der Keller. Alles andere war noch im Bau. Roy Baxter war wohlhabend. Er hätte sich leisten können, dieses ganze Motel zu mieten, solange an seinem Haus gearbeitet wurde. Aber er wohnte lieber in seinem Keller, dessen einziger Zugang eine Falltür war. Es war Dezember, 3 Monate nach dem Klapperschlangenmord. Mit Sicherheit wissen wir lediglich, irgendwann kurz vor Tagesanbruch brach in diesem Keller ein gewaltiges Feuer aus, in dem alle 4 Personen verbrannten, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, zu Asche verbrannten. Hätten sie sich nicht durch die Falltür retten können? Der Brandstifter, der Mörder, hatte Betonblöcke draufgewälzt. Nein, verdammt nochmal. Retten konnten die sich nicht. Nicht mal King Kong hätte die Falltür heben können. Aber es war doch eindeutig, dass zwischen dem Brand und den Klapperschlangen ein Zusammenhang bestehen musste. Ja, das kann man jetzt leicht behaupten. Damals sah ich keinen. Wir arbeiteten zu 5 an diesem Fall. Wir wussten mehr über George und Amelia Roberts, über die Baxters und die Hogans, als wir über sich selbst gewusst haben. Aber wir fanden keinen Berührungspunkt, der diesen Opfern gemeinsam war. Doch kein Motiv? Nein, auch kein Motiv. Es gab keinen Grund, jedenfalls fanden wir keinen, weshalb jemand diese Menschen hätte umbringen sollen. Die Opfer, allesamt, die waren mir unbekannt. Ich hatte niemals etwas von ihnen gehört, bis sie tot waren. Aber der nächste, den es erwischte, das war ein Freund von mir. Clem Anderson, Norweger der 2. Generation. Er hatte hier eine Ranch von seinem Vater geerbt, einen recht ansehnlichen Besitz. Wir waren zusammen auf dem College gewesen. Er allerdings im 1. und ich bereits im letzten Jahr. Er heiratete eine alte Freundin von mir. Ach, ein wunderbares Mädchen. Das einzige Mädchen mit lavendelblauen Augen, das ich je gesehen habe. Wie Amethyst. Manchmal, wenn ich einen gekippt hatte, redete ich von Amy und ihren Amethystaugen. Und meine Frau fand das kein bisschen komisch. Ja. Ich war häufig mit Clem zusammen gewesen. Von Anfang an, seit ich den Fall hier draußen bearbeitete. Und eines Abends rief er mich hier im Motel an. Er klang merkwürdig. Er müsse mich sofort sprechen, sagte er. Ich dachte, er sei betrunken, aber das war es nicht. Er hatte Angst. Und weißt du, warum? Der Nikolaus hatte ihm ein Geschenk gebracht, einen Sarg. Aber siehst du, er wusste nicht, um was es sich handelte, was es bedeutete. Der Sarg und seine eventuelle Verbindung mit dem Klapperschlangenmord war niemals publik gemacht worden. Wir hielten die Sache geheim. Ich hatte auch mit Clem niemals darüber gesprochen. Als er also in dieses Zimmer hier kam und mir einen Sarg zeigte, der ein genaues Pendant zu dem war, den die Roberts bekommen hatten, wusste ich, dass mein Freund in großer Gefahr war. Der Sarg ist ihm in einer braun verpackten Schachtel übersandt worden. Name und Adresse waren mit neutralen Druckbuchstaben geschrieben, mit schwarzer Tinte. Und er enthielt ein Bild von ihm? Hast du es zufällig? Ich will es dir aber erst genau beschreiben, weil es nämlich unmittelbar mit der Art zu tun hat, wie Clem ums Leben kam. Auf dem Bild sitzt Clem in einer Art Jeep, einem ausgefallenen Fahrzeug eigener Konstruktion. Es hatte weder Dach noch Windschutzscheibe, nichts, was den Fahrer schützen konnte. Es war einfach ein Motor auf vier Rädern. Er sagte, er habe das Foto noch nie gesehen und habe auch keine Ahnung, wann und wo es aufgenommen worden sein könnte. Und hast du ihn dann eingeweiht? Ja, weil mir dieser Zweite sagt, die Gewissheit gab, dass ein Zusammenhang zwischen den Morden bestand. Und ich hatte das Gefühl, dass Clem die Lösung des Falles kannte, kennen musste. Doch nachdem ich ihm die Bedeutung des Sarges erklärt hatte, erlitt er einen Schock. Kein Mensch würde dich umbringen, beruhigte ich ihn. Das verspreche ich dir, aber denk nach, Clem. Was hast du mit den Personen gemeinsam, die wirklich gestorben sind? Ihr müsst etwas gemeinsam haben. Vielleicht etwas völlig Banales. Aber er konnte nur sagen, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Er blieb dann über Nacht hier und war am nächsten Morgen viel ruhiger. Aber ihm wollte noch immer nichts einfallen, was eine Verbindung zwischen ihm und den Morden hergestellt, was uns gezeigt hätte, wie er in dieses Schema hineinpasste. Und wie lange dauerte es, bis der Sargmacher seine Drogen wahrgemacht hat? Ich glaube, das hat ihm einen ungeheuren Spaß gemacht. Der spielte mit Clem herum wie ein Angler mit einer Forelle, die in einem Aquarium gefangen ist. 6 Monate vergingen. Amy rief an und lud mich zum Dinner ein. An einem warmen Sommerabend, die Luft war voller Glühwürmchen, Kinder liefen umher, fingen sie ein und sammelten sie in Einmachgläsern. Und als ich wieder aufbrach, brachte Clem mich zum Wagen. Der Weg, auf dem ich ihn abgestellt hatte, verlief neben einem schmalen Flüsschen und Clem sagte, wegen diesem Zusammenhang zwischen den Morden, neulich ist mir etwas eingefallen, der Fluss. Welcher Fluss? Fragte ich und er antwortete, der Fluss, der hier vorbeifließt. Das ist eine komplizierte Geschichte und wahrscheinlich Blödsinn, aber wenn wir uns das nächste Mal sehen, werde ich sie dir erzählen. Selbstverständlich sah ich ihn nie wieder. Wenigstens nicht lebend. Das klingt ja fast, als hätte er euch belauscht. Wer? Der Nikolaus. Ich meine, ist es nicht seltsam, dass Clem Anderson nach so vielen Monaten den Fluss erwähnt und am Tag darauf, bevor er dir erzählen kann, warum ihm auf einmal der Fluss eingefallen ist, macht der Mörder seine Drohung wahr? Wie steht's mit deinem Magen? Der ist okay. Ich zeig dir nämlich jetzt ein paar Fotos. Aber ich schenke dir lieber erst einen kräftigen Schluck ein. Du wirst ihn brauchen. Die Bilder, 3 an der Zahl, waren schwarz-weiße Hochglanzfotos. Mit einer Blitzlichtkamera geschossen. Das erste zeigte Clem Andersons Eigenbau-Jeep auf einem schmalen Ranchweg, wo er sich überschlagen hatte und mit brennenden Scheinwerfern auf der Seite lag. Das zweite zeigte einen kopflosen Torso auf demselben Weg. Einen Mann ohne Kopf, in Stiefeln, Levis und Lammfelljacke. Das letzte zeigte den Kopf des Toten. Keine Guillotine, kein Chirurg hätte ihn sauberer abtrennen können. Er lag im Laub, als hätte ihn jemand lässig dorthin geworfen. Clem Andersons Augen standen offen. Aber sie wirkten nicht tot, sondern sehr ruhig. Und sein Gesicht schien bis auf einen breiten Riss an der Stirn von Gewalttätigkeit genauso unberührt zu sein wie seine unschuldigen, hellen Norweger-Augen. Es war in der Abenddämmerung. Amy erwartete Glenn daheim zum Abendessen. Sie schickte ihm eine ihrer Jungen zur Hauptstraße entgegen. Dieser Junge fand ihn dann. Zuerst sah er den umgekippten Wagen, dann 100 Meter weiter fand er den Leichnam. Er lief nach Hause und seine Mutter rief mich an. Ich fluchte vor Wut über meine eigene Dummheit. Als wir dann hinausfuhren, war es einer von meinen Beamten, der den Kopf entdeckte. Er lag in einiger Entfernung vom Körper. Das heißt, er lag immer noch dort, wo ihn der Draht erwischt hatte. Der Draht? Ja. Das mit dem Draht habe ich nie so richtig verstanden. Das ist so... Clever, ne? Mehr als clever. Unser Freund hat sich lediglich eine feine, saubere Methode einfallen lassen, Clem Anderson zu köpfen, ihn ohne Zeugen umzubringen. Ich nehme an, es ist das mathematische Element, was mich befremdet. Ja. Nun, der Gentleman, der für diese Tat verantwortlich ist, hat tatsächlich einen mathematischen Verstand. Wenigstens muss er einige sehr akkurate Messungen vorgenommen haben. Hm. Hat er einen Draht zwischen zwei Bäume gespannt? Zwischen einem Baum und einem Telegrafenmast. Einen starken Draht, aber so dünn, dass er scharf wie eine Rasierklinge war. Buchstäblich unsichtbar. Sogar bei hellem Tageslicht und in der Dämmerung tatsächlich unmöglich zu sehen. Er erwischte Clem genau, wo er ihn treffen sollte, unmittelbar unter dem Kinn und rasierte ihm, wie du ja sehen kannst, den Kopf mühelos ab. Das Absurde, er schafft es immer. Ja, und nein, aber darauf kommen wir noch. Dann glaubst du, ich will die Pille wieder versauen. Bist du müde? Nein. Soll ich lieber gehen? Nein, nein, es ist erst 9. Und ich gehe nie vor Mitternacht zu Bett. Traurig? Wenn das reicht. Bist du jetzt ganz allein hier? Nein, nein. Großer Gott, ich würde ja verrückt werden. Ich wechsle mich mit 2 anderen Beamten ab. Aber ich bin trotzdem noch der Hauptbearbeiter des Falles. Und das ist mir auch recht. Ich habe mich hier ehrlich engagiert. Ich werde unseren Killer festnageln, und wenn es das Letzte ist, was ich je tue. Einmal wird er einen Fehler machen. Das heißt, der hat schon einige gemacht. Obwohl ich nicht behaupten will, dass die Methode, wie er Dr. Parsons beseitigt hat, zu diesen Fehlern gehört. Den Coroner? Den Coroner. Den mageren, winzig kleinen, buckligen Leichenbeschauer. Das hast du doch zunächst für Selbstmord gehalten, nicht wahr? Nur wenn du Dr. Parsons gekannt hättest, dann hättest du es auch für Selbstmord gehalten. Er war ein Mann, der tatsächlich allen Grund gehabt hätte, sich umzubringen oder sich umbringen zu lassen. Seine Frau, die ist wunderschön, aber er hat sie morphiumsüchtig gemacht. Und nur so hat er sie dazu gebracht, ihn zu heiraten. Der war ein Wucherer, ein Abtreiber. Mindestens ein Dutzend senile alte Weiber haben ihn in ihrem Testament zum Alleinerben ernannt. Ein waschechter Gauner, dieser Dr. Parsons. Hast den wohl nicht gemacht? Na, den mochte niemand. Aber... was ich da gerade gesagt habe, das war falsch. Ich sagte, Parsons sei ein Mann gewesen, der einen Grund gehabt hätte, sich umzubringen. In Wirklichkeit hatte der überhaupt keinen Grund. Der liebe Gott saß oben in seinem Himmel und ließ die Sonne rund um die Uhr auf Ed Parsons herabscheinen. Das Einzige, was ihn störte, das waren seine Magengeschwüre und eine Art chronische Verstopfung. Überall schleppte er riesige Flaschen Malox, ein Abführmittel mit sich herum, leerte pro Tag ungefähr 2 davon. Und dann waren alle überrascht, als sie hörten, dass Dr. Parsons sich umgebracht hat. Nein, nein. Niemand war auf diesen Gedanken gekommen. Anfangs nicht. Tut mir leid, Jack. Ich komme wieder mal nicht mit. Zunächst einmal, wie viel Zeit lag zwischen den Beerdigungen? Zwischen der von Clem Anderson und der von Dr. Parsons? 4 Monate ungefähr. Und hat der Nikolaus dem Herrn Doktor ein Päckchen geschickt? Na, warte, warte, warte, du bist zu schnell. An dem Tag, als Dr. Parsons starb, da... also, wir alle dachten, er sei gestorben, schlicht und einfach gestorben. Seine Arzthelferin fand ihn auf dem Fußboden des Sprechzimmers. Alfred Skinner, ein anderer Arzt hier am Ort, meinte, er habe wohl einen Herzanfall erlitten. Um sich endgültig Gewissheit zu verschaffen, müsse man ihn jedoch obduzieren. Am selben Abend erhielt ich einen Anruf von Parsons Arzthelferin. Sie sagte, Mrs. Parsons wolle mich sprechen. Und ich sagte, gut, ich würde sofort rüberkommen. Mrs. Parsons empfing mich in ihrem Schlafzimmer. Einen Raum, den sie, glaube ich, selten verlässt. Wahrscheinlich wird sie von den Freuden des Morphiums dort festgehalten. Von einem Kissenberg gestützt lag sie im Bett. Ihre Fingernägel fielen mir auf, sehr lang, sorgfältig lackiert. Auch ihre Hände sehr elegant. Das, was sie aber in den Händen hielt, schien mir allerdings weniger elegant. Ein Geschenk. Genau das gleiche wie die anderen. Was sagte sie? Sie sagte, ich glaube, mein Mann ist ermordet worden. Aber sie war ganz ruhig. Sie wirkte kein bisschen aufgeregt. Das Morphium. Ja, ist möglich, vielleicht. Erkannte sie die Bedeutung des Sages? Nein, nicht direkt. Ja, warum? Und ihr Mann hätte sie auch nicht erkannt. Obwohl er als County Coroner theoretisch zu unserem Team gehörte, haben wir ihn nicht ins Vertrauen gezogen. Ja, warum glaubte sie dann, dass ihr Mann ermordet wurde? Eben wegen dieses Sages. Sie behauptete, ihr Mann habe ihn ihr wenige Wochen zuvor gezeigt. Er habe das Ganze nicht ernst genommen, habe es für irgendeine gehässige Geste gehalten. Vielleicht von einem seiner Feinde. Aber sie sagte, im selben Augenblick, als sie den Sarg mit dem Foto von ihm gesehen habe, habe sie das Gefühl gehabt, ein Schatten sei auf ihn gefallen. Seltsam. Aber ich glaube, sie hat ihn geliebt. Diese wunderschöne Frau. Diesen widerwärtigen kleinen Buckligen. Naja, als wir uns verabschiedeten, nahm ich den Sarg mit und wies sie eindringlich darauf hin, dass sie mit niemandem darüber sprechen dürfe. Dann konnten wir nur noch auf das Ergebnis der Autopsie warten. Und das lautete Tod durch Vergiftung. Vermutlich eigenhändig herbeigeführt. Aber du wusstest, dass es Mord war? Ich wusste es und Mrs. Parsons wusste es. Aber alle anderen hielten es für Selbstmord und die meisten halten es auch heute noch dafür. Welches Gift hat unser Freund gewählt? Flüssiges Nikotin. Flüssiges Nikotin? Der ist ein sehr reines Gift, schnell wirkend und stark farblos, geruchlos. Wie es verabreicht wurde, das wissen wir nicht genau, doch ich vermute, dass es mit des Doktors heißgeliebten Malox vermischt worden war. Flüssiges. Ein einziger kräftiger Schluck und aus. Flüssiges Nikotin. Nie gehört. Naja, es ist auch kein sehr verbreitetes Gift, wie etwa Arsen. Da wir gerade wieder von unserem Freund sprechen, ich bin da neulich auf etwas gestoßen, ein Zitat von Mark Twain. Das ist mir überaus passend erschien. Hier ist es, hört zu. Von allen Lebewesen der Schöpfung ist der Mensch das verabscheuungswürdigste. Von der gesamten Sippschaft ist er der Einzige, wirklich der Einzige, der bösartig ist. Er ist das einzige Lebewesen, das aus Vergnügen Schmerzen zufügt und weiß, dass es Schmerz ist. Außerdem ist er das einzige Geschöpf, das eine schmutzige Denkungsart hat. Verabscheuungswürdig, bösartig, eine schmutzige Denkungsart, jawohl. Diese Beschreibung trifft haargenau auf Mr. Quinn zu. Allerdings nicht auf seinen gesamten Charakter. Mr. Quinn ist ein Mann mit diversen Talenten. Jetzt nennst du zum ersten Mal seinen Namen. Ich kenne ihn selber erst seit 6 Monaten, aber so heißt er, Quinn. Robert Hawley Quinn, Esquire. Ein überaus ehrenwerter Gentleman. Aber ein Gentleman, der Fehler macht. Sonst würdest du nicht seinen Namen kennen, oder vielmehr... Du würdest nicht wissen, dass es sich um unseren Freund handelt. Oder? Waren das die Schlangen? Sie sollen doch von einer Schlangenfarm in Texas sein. Wenn du das weißt, musst du doch auch wissen, wer sie gekauft hat. Was meinst du? Übrigens, warum hat man den Schlangen Amphetamin gespritzt? Ja, was glaubst du wohl? Um sie zu stimulieren, noch wilder zu machen. Es war, als werfe man ein brennendes Streichholz in einen Benzintank. Ich frag mich, wie er es geschafft hat, den Schlangen die Injektionen zu geben und sie in den Wagen zu praktizieren, ohne selber von ihnen gebissen zu werden. Es wurde ihm gezeigt. Von wem? Von der Frau, die ihm die Schlangen verkauft hat. Von einer Frau? Die Schlangenfarm in Nogales gehört einer Frau. Ach. Findest du das so komisch? Mein ältester Sohn ist mit einer Frau verheiratet, die bei der Polizei von Miami arbeitet. Sie ist Tiefseetaucherin von Beruf. Der beste Automechaniker, den ich kenne, ist eine Frau. Und sag mal, wie spät hast du es denn? Hat sie. Ach ja. Hallo, Eddie? Hallo. Ja, wusste ich doch, wer um diese Zeit klingelt. Na, ja. Ist er da? Ja, der ist hier. Und? Er sagt, in New York ist es schon Frühling. Ach. Ich meinte, er sollte dort bleiben. Was macht ihr denn so? Na, nichts. Nein. Wir kippen nur ein paar Drinks und sprechen über, du weißt schon. Du, sag mal, morgen ist Sonntag. Was, morgen ist Sonntag? Ich dachte, wir hätten erst Donnerstag. Vielleicht bin ich nicht mehr ganz richtig im Kopf. Wollt ihr nicht zum Essen kommen? Natürlich kommen wir gern zum Essen. Was wollt ihr denn haben? Darüber brauchst du dir doch keine Gedanken zu machen, oh. Eddie. Ihm wird alles schmecken, was du kochst. Also mach keine große Affäre draus. Also hör mal, du hast gut reden. Schließ die Türen gut ab, hm? Ja. Schlaf gut. Ja, du auch. Schlaf gut. Ja, ja, mach ich. Ja. Ja, weißt du. Alles noch Schiss. Was ist denn? Das war der Fehler, den Mr. Quinn gemacht hat. Adelaide Mason. Sie hat uns für morgen zum Abendessen eingeladen. Und wer ist Mrs. Mason? Miss Mason. Sie ist eine hervorragende Köchin. Und außerdem? Eddie Mason war das, worauf ich gewartet hatte. Meine große Chance. Na nun, erzähl schon. Also drüben an der Main Street gibt es ein Lokal, das Okay Café. Jeder weiß, dass man mich praktisch jeden Vormittag zwischen 8 und 10 dort finden kann. In der Ecknische frühstücke ich und bleibe dann sitzen, lese die Zeitungen und unterhalte mich mit anderen Gästen. Am letzten Thanksgiving Day frühstückte ich auch dort, wie gewohnt. Ich war fast ganz allein im Café, es war ja Feiertag. Und außerdem war ich ziemlich niedergeschlagen. Das State Bureau drängte mich gerade wieder mal, den Fall abzuschließen und zurückzureisen. Wir hatten eine Menge Zeit und eine Menge Geld investiert und konnten nichts dafür vorweisen. Nicht das geringste Ergebnis. 8 Morde und kein einziger Beweis, der eine Verbindung zwischen den Opfern aufgezeigt hätte und auch nur den Ansatz eines Motivs hätte ahnen lassen. Nichts, nichts, nichts. Außer den 3 kleinen handgeschnitzten Särgen. Ich sagte mir, nein, nein, das ist unmöglich. Dahinter muss ein Kopf stecken, ein Grund. Nicht, dass ich den Staub dieser verdammten Stadt nicht gern von den Füßen geschüttelt hätte. Weiß Gott. Aber die Vorstellung aufzugeben, diesen Teufel auf all diesen Gräbern tanzen zu lassen, das machte mich krank. Also, plötzlich betrat Adelaide Mason das Café. Sie kam direkt an meinen Tisch. Ich war ja schon öfter begegnet, aber richtig gesprochen habe ich nie mit ihr. Sie ist Lehrerin, weißt du, unterrichtet die 1. Klasse. Sie wohnt hier mit ihrer Schwester Marilee zusammen, einer Witwe. Eddie Mason sagte, Mr. Pepper, Sie werden den Thanksgiving Day doch nicht im OK-Café verbringen wollen, oder? Wenn Sie nichts anderes vorhaben, kommen Sie doch zum Dinner zu uns. Wir sind nur zu zweit, meine Schwester und ich. Eddie ist kein nervöser Typ. Doch trotz ihres Lächelns, trotz ihrer Herzlichkeit wirkte sie, wie soll ich sagen, ja, wirkte sie zerstreut. Ich kann mir schon denken. Nein, Moment, Moment. Bevor ich Ja oder Nein sagen konnte, fuhr sie fort. Um ehrlich zu sein, Mr. Pepper, ich habe da ein Problem. Etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen muss. Das könnten wir bei dieser Gelegenheit doch tun. Sagen wir um 12? Ich habe niemals besser gegessen. Statt Truthahn gab es Täubchen mit wildem Reis und guten Champagner. Hinterher saßen wir bei Kaffee und Brandy im Wohnzimmer. Eddie entschuldigte sich einen Moment und als sie wiederkam... Na, was hatte sie da in der Hand? Hm? Darf ich raten? Ja, sie reichte mir und sagte, darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Ja. Und dann? Ja, vielleicht sollten wir doch Schluss machen. Du hast eine lange Fahrt hinter dir. Soll das heißen, du wirst mich im Dunkeln tappen lassen? Na, bis morgen. Ich finde, du solltest Eddies Geschichte von ihr persönlich hören. Komm mit, ich bring dich zu deinem Zimmer. Komm. Merkwürdigerweise überfiel mich der Schlaf, als hätte mir ein Einbrecher seinen Totschläger über den Schädel gezogen. Es war eine lange Fahrt gewesen. Meine Nebenhöhlen machten mir zu schaffen. Ich war müde. Doch innerhalb weniger Minuten war ich schon wieder wach. Oder vielmehr, ich glitt in den Zustand zwischen Schlafen und Wachen hinüber. Mein Verstand glich einem geschliffenen Kristall. Einem schwebend aufgehängten Instrument, das die Reflexionen wirbelnder Eindrücke auffing. Der Kopf eines Mannes im Laub. Mit Giftspritzern verschmierte Fenster eines Wagens. Augen von Schlangen, die durch Hitzedunst glitten. Flammen, die aus der Erde schlugen. Verkohlte Fäuste, die an eine Killertür hämmerten. Ein gespannter Draht, der in der Dämmerung schimmerte, ein Torso auf einem Weg, ein Kopf im Laub, Feuer, Feuer, Feuer, das dahinrollte wie ein Fluss, Fluss, Fluss. Dann schrillte das Telefon. Ja? Was ist denn? Hallo. Willst du den ganzen Tag verschlafen? Was? Hier ist Jake Pepper. Hey, ja? Erinnerst du dich? Hm? Ach, Jake. Ja, Jake, der böse Ding mit den bösen blauen Augen. Wie spät ist es? Kurz nach 11. Was? Habe ich so lange geschlafen. Ja. Bei mir sind die Vorhänge zu. Ja, ja, ja. Das Zimmer ist dunkel. Aufwachen. Eddie Mason erwartet uns ungefähr eine Stunde. Ich weiß nicht mal, wo oder wer ich bin. Also marsch unter die Dusche, ja? Und zieh dich warm an, draußen schneit's. Okay. Dichter Schnee fiel. Dicke Flocken, die zu schwer waren, um zu schweben. Sie sanken zu Boden und deckten alles zu. Als wir mit Jakes Wagen vom Motel abfuhren, schaltete er die Scheibenwischer ein. Die Main Street war grau, weiß und leer. Ohne Leben, bis auf eine einsame Verkehrsampel, die ihre Lichter blinken ließ. Alles war geschlossen. Sogar das OK-Café. Die trübe Atmosphäre, die düstere Schneestille steckte uns an. Keiner sagte ein Wort. Aber ich spürte, dass Jake guter Laune war. Als freue er sich auf ein paar angenehme Stunden. Sein gesundes Gesicht strahlte und er roch nach Aftershave Lotion ein bisschen zu stark. Obwohl sein Haar so struppig war wie stets, war er sehr sorgfältig gekleidet. Aber nicht so, als wolle er in die Kirche gehen. Die rote Krawatte, die er trug, war für einen fröhlicheren Anlass ausgesucht worden. Ein Freier auf dem Weg zum Rendezvous. Diese Möglichkeit war mir gestern Abend eingefallen, als ich hörte, wie er mit Miss Mason sprach. Es gab da einen gewissen Tonfall, ein Timbre, eine Intimität. Doch kaum bekam ich Adelaide Mason zu Gesicht, verwarf ich diesen Gedanken schon wieder. Ganz gleich, wie einsam Jake sein mochte, wie sehr er sich langweilte, diese Frau war einfach zu unscheinbar. Das heißt, dies war mein erster Eindruck. Sie schien etwas jünger als Mary Lee Connor, ihre Schwester, die etwa Ende 40 war. Sie hatte ein nettes Gesicht, liebenswert, aber zu kraftvoll, maskulin. Kosmetiker hätten diese Eigenart nur noch betont und sie war klug genug, keine zu verwenden. Ihre attraktivste körperliche Eigenschaft war die Sauberkeit. Ihr braunes, kurzgeschnittenes Haar, ihre Fingernägel, ihre Haut, es war, als habe sie in einem ganz speziellen Frühlingsregen gebadet. Das weitläufige alte Haus, das die Schwestern bewohnten, ein Familienbesitz, spiegelte mit seinem warmen, beruhigenden Komfort, seinen kultivierten, soliden Farben und den die Atmosphäre bestimmenden Details die Persönlichkeit der jüngeren Schwester. Denn Mrs. Connor ließ, so angenehm sie auch war, Adelaide Masons kritisches Auge, ihre Fantasie vermissen. In einem großen Kamin loderten dicke Scheite. Weit weg sangen Kanarienvögel in einem Käfig. Und der Schnee, der zerrissenen Spitzengardinen gleich an den Fenstern flatterte, steigerte die Gemütlichkeit des Wohnzimmers, die Wärme des Feuers, das Rot des Weins. Miss Masons kulinarische Kunst war sogar noch größer, als Jake es mir prophezeit hatte. Und noch während des Essens begann sich mein erster Eindruck von unserer jüngeren Gastgeberin zu ändern. Doch, zwischen Jake und dieser Dame bestand ganz eindeutig ein gewisses Einvernehmen. Sie waren ein Liebespaar. Und als ich Adelaide aufmerksamer beobachtete, sie sozusagen mit Jakes Augen sah, begann ich, sein sinnliches Interesse zu begreifen. Gewiss, ihr Gesicht war nicht makellos, doch ihr Körper war ansprechend. wirklich nicht übel. Der Schwung ihrer Hüften, die unbehinderte Bewegung ihrer vollen Brüste, ihre Stimme, die graziösen Gesten. Alles super verführerisch, super feminin, ohne jedoch weibchenhaft zu sein. Ihre Stärke lag in ihrer Einstellung. Sie benahm sich, als sei sie selbst von ihrer Unwiderstehlichkeit überzeugt. Nach dem Essen sah Jake sie an, als hätte er sie am liebsten sofort ins Schlafzimmer entführt. Aber er packte eine Zigarre aus, die Miss Mason sogleich für ihn in Brand setzte. Ich will nur zu lachen. Das ist fast wie in diesem Roman von Edith Wharton, Das Haus der Freuden, in dem die Damen ewig den Herrn die Zigarren anzünden. Das ist schon so üblich. Meine Mutter hat meinem Vater auch immer die Zigarren angezündet, obwohl sie den Geruch nicht mochte. Ich war ja die. Sie unterrichten in der hiesigen Grundschule, Miss Mason? Ja, seit meinem College-Abschluss. Für Ihre Fähigkeiten müsste sich doch ein größerer Wirkungskreis finden lassen. Nein, ich bin sehr glücklich hier. Ich tue das, was mir Freude macht. Erstklässler unterrichten. Ja, den Anfang miterleben. Das finde ich sehr schön. Außerdem sind wir schon in der vierten Generation hier ansässig. Das bindet auch. Ich war Eddie. Ja, Merit. Jack, möchtest du noch ein bisschen Kaffee? Bleib sitzen, Eddie. Ich möchte gar nichts. Es war ein wunderbares Essen. Exquisit. Eddie, komm mir doch lieber zum letzten Thanksgiving Day. Also genauso hier saßen wir jetzt. Und ich dir den Sarg zeige. Ja, bitte, erzähl meinem Freund deine Geschichte. Müssen wir genau doch wie du sie mir erzählt hast. Immer wieder. Du hast recht, Mary. Ich habe schon Albträume. Wir wollen nicht mehr davon sprechen. Es ist so niederträchtig. Sie halten mich sicher für einen furchtbaren Angsthasen. Nein. Das bin ich auch, zweifellos. Nach allem, was ich davon weiß. Auf jeden Fall habe ich zu viel Wein getrunken. Du brauchst einen kleinen Mittagsschlaf. Einen Mittagsschlaf. Wie oft soll ich es dir noch sagen, Eddie? Ich habe Albträume. Komm jetzt bitte. Na gut. Ein Mittagsschläfchen. Entschuldigen Sie. Aber, Mary. So. Ach, ich trinke noch was. Ja. Oh, Entschuldigung. Möchten Sie auch noch was? Eddie. Ja, einen kleinen Schluck, ja. Ja, komm, erzähl doch. Ja. Danke. Bitte, meine Geschichte. Also, ich bin 44. War nie verheiratet. Bin zweimal um die Welt gereist und fliege fast jeden zweiten Sommer nach Europa. Aber ich kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass mir mit der Ausnahme eines betrunkenen Matrosen, der auf einem schwedischen Tramdampf durchdreht und mich vergewaltigen wollte, noch nie was Außergewöhnliches zugestoßen ist. Bis zu der Woche vor dem diesjährigen Thanksgiving Day. Meine Schwester und ich, wir haben ein Postfach, ein Schließfach. Auf dem Heimweg von der Schule holte ich noch schnell die Post ab. Ja, und da lag in unserem Fach ein Päckchen, ziemlich groß, aber sehr leicht. Der Poststempel stammte von hier. Von hier? Ja. Dann war es hier aufgegeben worden. Ja, und es war adressiert an mich. Ja, mit dicker, schwarzer Tinte in sauren Druckbuchstaben. Noch ich es auspackte, dachte ich, also was für ein Mist wird denn das wohl wieder sein? Sie wissen natürlich Bescheid über die Sage, oder? Ich habe einen gesehen, ja. Ja, also ich wusste damals nämlich nichts davon. Niemand wusste was davon. Das hatten Jake und seine Beamten geheim gehalten. Ja, geöffnet habe ich das Päckchen erst später am Abend. Denn als ich heimkam, lag meine Schwester am Fuß der Treppe, war gestürzt, hatte den Knöchel sich verstaucht. Der Arzt kam, es ging alles sehr hektisch zu. Das Päckchen hatte ich vergessen. Bis ich zu Bett gegangen war, da dachte ich, ach, das hat ja Zeit bis morgen. Ja, wäre ich bloß dabei geblieben. Dann hätte ich wenigstens keine schlaflose Nacht verbracht. Ja, es war nämlich ein richtiger Schock. Kann ich mir denken. Ja. Ich habe einmal einen anonymen Brief gekriegt. So einen richtig widerwärtigen. Besonders schlimm, weil, also ganz unter uns, das meiste von dem, was der Absender schrieb, zufällig stimmt. Eigentlich war es nämlich gar nicht der Sarg, der mich so erschreckte. Es war der Schnappschuss, den er enthielt. Ein kurz zuvor aufgenommenes Foto von mir auf der Außentreppe des Postamtes. Es wirkte wie eine Art Hausfriedensbruch, wie Diebstahl. Also, dass man fotografiert wird, wenn man es nicht merkt. Ich war erschrocken, ja. Aber nicht verängstigt. Also verängstigt war meine Schwester. Als ich ihr das kleine Geschenk zeigte, da sagte sie, sag mal, glaubst du, das hat was mit dieser anderen Sache zu tun? Mit dieser anderen Sache, da meinte sie die Dinge, die hier in den vergangenen 5 Jahren passiert sind. Nee. Morde, Unfälle. Nein, nein, nein, Morde. Morde. Also wie man es nennt, das hängt doch davon ab, mit wem man darüber spricht. Nee. Tja, ich tat das Päckchen mit dem Achselzucken ab, ordnete es derselben Kategorie zu wie, ja, wie den anonymen Brief. Aber je länger ich drüber nachdachte, vielleicht hatte meine Schwester doch nicht so Unrecht. Den Sarg hatte ein Mann geschnitzt. Ein Mann mit kräftigen Fingern hatte meinen Namen in Druckbuchstaben geschrieben. Und das Ganze stellte eine Drohung dar. Hm. Aber warum? Ich dachte, vielleicht weiß Mr. Pepper etwas. Ich kannte Mr. Pepper schon. Jake. Lenk doch nicht vom Thema ab. Tue ich auch gar nicht. Ich habe diese Geschichte nur dazu benutzt, um dich in meine Netze zu locken. Aber das ist doch nicht wahr. Nein, es ist auch nicht wahr. Denn als ich mich endgültig entschloss, mit ihm zu sprechen, war ich zu dem Schluss gelangt, dass mich tatsächlich jemand ermorden wollte. Ich hatte auch eine ungefähre Idee, wer. Wo das Motiv so unwahrscheinlich war. Mm-mm. Trivial. Nein, nein, nicht unwahrscheinlich und nicht trivial, wenn man die Methoden dieser Bestie studiert hat. Jeder kennt jeden. So sagt man von den Bewohnern einer Kleinstadt. Ja, bestimmt überhaupt nicht. Ich kenne nicht mal die Eltern von all meinen Schülern. Ich begegne jeden Tag Menschen, die mir völlig fremd sind. Aber der springende Punkt ist doch, als ich über die Leute nachdachte, die umgekommen waren, da fiel mir auf, dass ich die tatsächlich gekannt hatte. Ja? Ja, bis auf das Ehepaar aus Tulsa, das bei Roy Baxter und seiner Frau zu Gast war. Ja, die Hogans. Ja, ja. Gut, die gehörten ohnehin nicht dazu, Unbeteiligte, die zufällig in ein Inferno gerieten, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht etwa, dass irgendeines der Opfer eng mit mir befreundet gewesen wäre. Höchstens Glenn und Amy Anderson. Deren Kinder habe ich alle in der Schule gehabt. Aber die anderen kannte ich zumindest flüchtig. George und Amelia Roberts, die Baxters, Dr. Parsons. Nein, die kannte ich sogar ziemlich gut. Und aus einem einzigen Grund. Der Fluss. Ach. Haben Sie unseren Fluss gesehen? Nein, noch nicht. Im Augenblick ist auch nicht die richtige Jahreszeit dafür. Ja, aber im Sommer, der ist ja wirklich sehr nett. Ja, wie man es nennt. Ja, bei weitem das Hübscheste an dieser Gegend. Wir nennen ihn Blue River. Mhm. Oh, er ist tatsächlich blau. Blau wie die Karibik. Ja, also so auch nicht, aber dennoch sehr klar. Ja, mit sandigem Boden, tiefen, stillen Badebuchten. Mhm. Er entspringt in den Bergen nördlich von hier, fließt durch das ebene Land und die Gelände der Ranches. Er ist unsere Hauptbewässerungsquelle und hat 2 Nebenflüsse, wesentlich kleinere Wasserläufe. Big Brother und Little Brother. Ja, wegen dieser Nebenflüsse hat es Ärger gegeben. Viele Rancher, die von ihnen abhängig sind, meinten, man müsse nun den Blue River umleiten, damit Big Brother und Little Brother wasserreicher werden. Und jene Rancher, deren Boden vom Hauptfluss bewässert wurde, war natürlich gegen diesen Vorschlag. Und keiner wehrte sich heftiger als Bob Quinn, der Besitzer der BQ Ranch. In deren Bereich der Blue River am breitesten und am tiefsten. Robert Hawley Quinn, Esquire. Der überaus ehrenwerte Gentleman. Ja, genau, ja. Der. Es war ein Streit, der schon seit Jahrzehnten schwelte. Jeder wusste, dass es nur fair und auch logisch gewesen wäre, die beiden Nebenflüsse zu verbreitern, auf Kosten des Blue River. Aber die Familie Quinn und andere reiche Blue River Rancher hatten mithilfe der verschiedensten krummen Tricks seit jeher dafür gesorgt, dass keine entsprechenden Schritte unternommen wurden. Ja, dann kamen 2 Dürrejahre. Die Lage spitzte sich zu. Alle Rancher, deren Überlebenschancen von Big und Little Brother abhingen, machten ein Riesenspektakel. Die Dürre hatte sie schwer getroffen. Sie hatten eine Menge Vieh verloren. Ja, und jetzt stiegen sie auf die Barrikaden und verlangten ihren Anteil am Blue River. Schließlich stimmte der Stadtrat für die Ernennung eines Sonderausschusses zur Beilegung des Streites. Wie die Ausschussmitglieder gewählt wurden, also davon habe ich wirklich keine Ahnung. Mit Sicherheit war ich dafür nicht besonders geeignet. Ich weiß nur noch, dass mich der alte Richter Hatfield, der ist jetzt schon pensioniert und lebt in Arizona, dass der mich anrief und fragte, ob ich die Ernennung annehme. Das war alles. Im Januar 70 fand unsere erste Sitzung im Beratungszimmer des Gerichtsgebäudes statt. Die übrigen Ausschussmitglieder waren Glenn Anderson, George und Amelia Roberts, Dr. Parsons, die Baxters, Tom Henry und Oliver Jagger. Jagger, das ist der Posthalter. Ein verrückter Kerl. Ach, das finde ich tatsächlich verrückt. Das sagst du bloß. Na, weil er tatsächlich verrückt ist. Tom Henry? Das ist noch ein Verrückter. Noch verrückter als Oliver Jagger. Der besitzt eine Tankstelle. Ja, wir waren 9. Wir trafen uns ungefähr 2 Monate lang einmal pro Woche. Beide Parteien, die dafür und Die dagegen schickten Fachleute, die vor dem Ausschuss aussagen sollten. Viele Rancher erschienen persönlich, um mit uns zu sprechen, um ihren Fall darzulegen. Nicht aber Mr. Quinn, nicht Bob Quinn. Von dem hörten wir kein einziges Wort. Obwohl er als Besitzer der BQ Ranch am meisten zu verlieren gehabt hätte, wenn wir per Abstimmung beschlossen hätten, seinen Fluss umzuleiten. Ich dachte mir, der ist viel zu überheblich, um sich mit uns und unserem dummen kleinen Ausschuss herumzuschlagen. Bob Quinn, der redet gleich mit dem Gouverneur, den Kongressabgeordneten, den Senatoren. Der glaubt, sie alle fest in der Tasche zu haben. Was wir also auch beschließen mochten, für ihn spielte es keine Rolle. Seine Freunde, die hohen Tiere, würden es schon torpedieren. Aber es kam anders. Wir stimmten dafür, den Blue River genau dort umzuleiten, wo er in Quinns Besitz eintritt. Er sollte dadurch nicht vom Wasser abgeschnitten sein. Er sollte einfach nicht mehr den Löwenanteil bekommen, den er bisher erhalten hatte. Die Abstimmung wäre einstimmig gewesen, hätte Tom Henry sich nicht gegen uns gestellt. Ich sag's ja, ein Verrückter. Da hast du recht, Jake. Tom Henry ist ein Verrückter. So stand es schließlich 8-1. Und es war, wie sich herausstellte, eine sehr populäre Entscheidung. Eine Lösung, die niemandem wirklich schadete, aber vielen nützte. Sodass Quinns politische Kumpane nicht viel dagegen ausrichten konnten, wenn sie im Amt bleiben wollten. Erzähl ihm von deiner Begegnung mit Quinn. Ach ja, ja. Ein paar Tage nach der Abstimmung traf ich Quinn zufällig auf dem Postamt. Er zog übertrieben höflich den Hut, lächelte. Erkundigte sich nach meinem Wohlergehen. Zwar hatte ich nicht erwartet, dass er mich gleich anspuckt, aber immerhin derart höflich, hatte ich ihn noch nie erlebt. Nie hätte man es für möglich gehalten, dass er verärgert war. Verärgert? Absurd. Wie sieht er denn aus, dieser Mr. Quinn? Sag's ihm nicht. Warum nicht? Nur so. Warum soll ich denn nicht wissen, was du bis jetzt gehört hast, denkst du, also der Fall ist klar. Es war Mr. Quinn. Das dachte ich auch. Letztes Jahr, nachdem Eddie mir das alles erzählt hat, bin ich hier weg wie ein Bär mit einer Hummel im Hintern. Ich fuhr geradewegs in die Stadt. Thanksgiving oder nicht, doch am selben Abend hatten wir eine Sitzung mit dem gesamten State Bureau. Ich legte die Karten auf den Tisch. Hier das Motiv, da der Mann. Niemand sagte einen Ton, bis auf meinen Chef. Und der sagte immer langsam, Pepper, der Mann, den Sie da beschuldigen, das ist kein Niemand. Und wo sind Ihre Beweise? Das sind doch alles nur Vermutungen. Alle waren seiner Meinung. Sie fragten mich, wo sind denn die Beweise? Ich war so wütend, dass ich anfing zu schreien. Wir müssen alle zusammenarbeiten und die Beweise finden. Ich weiß, dass es Quinn war. Der Chef sagte, also ich würde vorsichtig sein, wenn ich sowas ausspreche. Sie könnten uns alle um unseren Job bringen, Himmel noch mal. Als er am nächsten Tag wieder hierher kam. Ich wollte, ich hätte Jake fotografieren können. Ich habe beim Beruf eine Menge Jungen verprügeln müssen, aber keiner hat je ein so niedergeschlagenes Gesicht gemacht wie du, Jake. Ja, ich war auch ziemlich bedrückt. Das ist nicht zu leugnen. Aber das State Bureau stärkte mir den Rücken. Wir begannen, Robert Hawley Quinns Vergangenheit von Punkt Null an auszuleuchten. Wir mussten jedoch mit Samthandschuhen vorgehen. Der Chef war wirklich nervös. Ich beantragte einen Durchsuchungsbefehl für die BQ Ranch, die Häuser, den gesamten Besitz. Abgelehnt. Er wollte nicht einmal, dass ich dem Mann Fragen stellte. Wusste Quinn, dass er ihn verdächtigt? Och, noch von Anfang an. Irgendjemand aus der Umgebung des Gouverneurs hat ihm einen Tipp gegeben. Vielleicht der Gouverneur selbst. Und Leute von unserer eigenen Behörde, die vermutlich auch. Ich traue keinem, der mit diesem Fall zu tun hat. Bevor du hier ankamst, warst du doch schon bekannt wie ein bunter Hund. Ja, dank Oliver Jager und Tom Henry. Das ist mein Fehler. Da beide im Ausschuss saßen, glaubte ich, sie ins Vertrauen ziehen, mit ihnen über Quinn sprechen, sie vor den Särgen warnen zu müssen. Beide versicherten mir, sie würden den Mund halten. Naja. Statt mich ihnen anzuvertrauen, hätte ich auch eine Bürgerversammlung einberufen und eine öffentliche Rede halten können. In der Schule hob einer meiner kleinen Jungen die Hand und sagte, mein Daddy hat zu meiner Mama gesagt, jemand hat ihnen einen Sarg geschickt, genau wie für den Friedhof. Mr. Quinn ist das gewesen, hat er gesagt. Und ich antwortete auf Bobby. Dein Daddy hat nur Spaß gemacht. Deiner Mama ein Märchen erzählt. Eines von Oliver Jagers Märchen. Dieses Schwein hat praktisch die ganze Welt angerufen. Und du willst behaupten, der ist nicht verrückt? Du hältst ihn doch nur deswegen für verrückt, weil er dich für verrückt hält. Aber was? Ja, er glaubt aufrichtig, dass du dich irrst. Ja, dass du einen Unschuldigen verfolgst. Oliver würde nie einen Preis gewinnen, weder mit seinem Charme noch mit seinem Verstand. Aber er ist ein vernünftiger Mensch. Klatschbase, aber gutmütig. Außerdem, er ist mit den Quinns verwandt. Was? Ja. Bob Quinn ist sein Cousin zweiten Grades. Saubere Verwandtschaft. Das könnte doch jedenfalls der Grund für seine heftige Anteilnahme sein. Oliver ist überzeugt, und viele andere mit ihm, Das ist selbst dann, wenn eine Verbindung zwischen dem Beschluss des Blue River Ausschusses und den Todesfällen besteht. Dass es selbst dann keinen Grund gibt, mit dem Finger auf Bob Quinn zu zeigen. Er ist nicht der einzige Rancher vom Blue River, der Grund zur Klage hätte. Warum gerade Bob Quinn, sagt er? Aus welchem besonderen Grund hackt man gerade auf ihm rum? Weil er es war. Jawohl, er war es, wissen wir. Du kannst ja nicht mal beweisen, dass er die Klapperschlange gekauft hat. Ich möchte einen Whisky. Selbstverständlich, Sir. Sonst noch jemand? Nein, danke, ich nicht. Handgeschnitzte Särge. Tatsachenbericht über ein Verbrechen in Amerika von Truman Capote. Aus dem Amerikanischen von Gisela Stege. Die Rollen und ihre Sprecher: Truman Capote, Peter Leek, Jake Pepper, Herbert Fleischmann, Adelaide Mason, Vita Pohl, Mary Lee Connor, Elisabeth Wiedemann. Ton: Christel Gebhardt und Walter Joost. Funkfassung und Regie: Horst H. Vollmer. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks.